وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter die Ibn Ta'ala mit der Erklärung von Riyad al-Salihin und wir fangen an mit Kapitel 34 Babu al-Wasiyyati bin-Nisa, Empfehlungen in Bezug auf die Frauen. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. كعادة المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ أولا بالآيات وثم بالأحاديث. الوصية بالنساء, المرأة تسمى حتى في إلى يومنا هذا بالجنس اللطيف أو بالجنس الضعيف, لأن المرأة في طبعها أضعف من الرجل, فلذلك وصى الله سبحانه وتعالى الرجل بالإحسان إلى المرأة وبمعاشرتها معاشرة طيبة, المعاشرة المصاحبة والمعاملة, فيجب على الإنسان أن يعامل المرأة بما عرف من الشرع وأقره الشرع وعرف بالعرف وأقر على أنه ضد المنكر ضد السيء. الأمر المعروف, لما أقول بالمعروف يعني الذي عرفه الشرع وأقره أو عرفه الشرع وأقره, وكذلك العرف عرف الناس عادة الناس. فقال تعالى وعاشرهن بالمعروف, أي كما أن الرجل يطلب أن تعاشره المرأة, أن تعامله معاملة طيبة وأن تحسن إليه وأن تطيعه, فلذلك يجب عليه أن يعاملها بنفس الشيء. كان بعض السلف يتزين فسئل لماذا, قال لزوجتي, فقيل له كيف تتزين لزوجتي, قال تعالى وعاشرهن بالمعروف, كما أني أطلب منها أن تتزين لي فأنا أتزين لها. ذاك الأصل في دين الله سبحانه وتعالى أن المرأة تعامل معاملة طيبة, معاملة طيبة, ويصاحبها في هذه الدنيا بغير المنكر. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا الخطاب لمن كان عنده أكثر من زوجة, لمن كان عنده أكثر من زوجة. الله سبحانه وتعالى يقول له لن تستطيع أن تعدل بين النساء حتى لو حرصت. فهنا القضية في مسألة العدل, العدل المادي, هذا العدل المعنوي, العدل في المودة والميل للمرأة. أي مثلا لن يستطيع أن يحب, لو كان عنده زوجتان لن يستطيع أن يحب الزوجتين بنفس المحبة ولو حرص, لأن هذه مسائل القلوب. أنت يعني قد يكون عندك كثير من الأخوة وكثير من الأصدقاء وكثير من الأولاد وكثير من النساء, ولكن لن تستطيع أن تحب الجميع نفس المحبة. فلذلك قد يجعل هذا الأمر يعني عدم المحبة المتساوية أن يميل الإنسان إلى إحداهن أكثر من الأخرى, وهذا لا يجوز. فذلك الأمور التي يقدر أن يعدل فيها مثل الأمور المادية, النفقة والمعاملة والقسم, يعني أن يقسم بين النساء الليالي, فعليه أن يفعل ذلك. ولكن الأمر الذي ما يستطيعه وما يستطيعه هذا الإنسان مثل ميلان القلب أرى له فيه, وهذا هو الذي لن يستطيع أن يعدل فيه. أولا حاولت كل المحاولة، طبعا الأولى والأفضل أنه يحاول حتى أن يعطي نفس الميل ونفس المحبة، ولكن لن يصل إلى درجة المساواة بين النساء. فلذلك قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي تذروا المرأة التي ملتم عنها كالمعلقة يعني بين السماء والأرض ليس لها قرار، يعني لأن المرأة إذا رأت أن الزوج يميل إلى الأخرى ما تعرف ماذا ستفعل، فتبقى معلقة وما عندها اطمئنان، ما عندها اطمئنان. ولكن وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني أن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يغفر لكم والله سبحانه وتعالى يرحمكم. فهذه الآيتان أو هاتان الآيتان نصان في وجوب الإحسان إلى المرأة ومعاشرتها ومعاملتها معاملة طيبة، وأن يكون ذلك يعني كلما كمل الإنسان في ذلك كلما كان أجره أكبر، وكلما كان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أكثر. باب الوصية بالنساء Empfehlung in Bezug auf die Frauen, Empfehlung auf Bezug Empfehlung in Bezug auf die Frauen. Der Autor Rahimahullah Ta'ala hat immer eine Methode, und zwar er bringt erstmal die Beweise aus dem Koran und dann Beweise aus der Sunna, und manchmal bringt er auch Aussagen von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von den Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im sinngemäß übersetzt wa'ashiruhunna, erstmal wa'ashiruhunna bil ma'ruf, das wird lebt mit ihnen oder behandelt sie in der Art und Weise, die als gut bekannt ist. Verhält zu ihr oder habt ihr zu ihnen Verhalten zu Frauen. Ein Verhalten, was bekannterweise in Ordnung ist, was gut ist. Lebt mit ihnen in einer guten Acht. Und Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, wenn sie sinngemäß übersetzt, und ihr werdet niemals Gerechtigkeit üben können unter den Frauen, auch wenn ihr es noch sehr wünscht. Doch wendet euch nicht von einer eurer Frauen ganz und gar ab, so dass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Und wenn ihr euch versöhnt und gottesfürchtig seid, dann ist Allah wahrlich allverzeihend, allbarmherzig. Diese zwei Ayat, die sind natürlich Beweise, dass man die Frauen gut behandeln muss und dass die Männer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten müssen, indem sie zu ihren Frauen gütig sind und die Frauen mit Versöhnung behandeln. Die erste Ayah ist von Surat al-Nisa, der Ayah 19, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Natürlich, ein Mann lebt mit seiner Frau, das wird Ehemann mit seiner Ehefrau. Und dieses Leben muss auf guter Basis gebaut werden. Wenn diese Ehe keine Basis hat, dann wird diese Ehe scheitern. Und die Basis einer Ehe ist, dass man zueinander mit guter Art lebt und zueinander gut ist. Das wird, dass die Frauen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und ihre Männer gut behandeln und die Männer auch. Aber es geht hier darum, dass die Männer ihre Frauen gut behandeln müssen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Al-Mu'ashara, das bedeutet, dass die gute Gemeinschaft und das gute Verhalten. Al-Ma'ruf in der Religion heißt, was in der Religion bekannt ist als gut und was in der Gesellschaft oder in der Gebrauch, Tradition von den Leuten bekannt als gut ist und was die Religion bestätigt hat als gut. Das heißt, der Mann ist verpflichtet, seine Frau so zu behandeln, dass er zu ihr nach religiöser und traditioneller Acht, dass man zu ihr gut ist. Und hier natürlich, das ist nicht immer der Fall, dass das die Leute sich daran halten, aber so ist der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird alles, was gegen die Sünde und den falschen Weg ist, muss man zu Hause haben. Was gegen die Sünde ist, was gegen den falschen Weg ist, wie man mit der Frau, wie man sich mit der Frau verhält. Und hier natürlich kommt etwas, was sehr wichtig ist, und zwar der Mann verlangt von seiner Frau, dass sie zu ihm gut ist, dass sie natürlich ihn gut behandelt, dass sie zu ihm steht. Natürlich auch, dann ist das auch Verlangen von der Frau. Daher die Frau braucht einen Mann, der sich um sie kümmert. Sie braucht einen Mann, der sie gut behandelt. Sie braucht einen Mann, der gutes Verhalten zu ihr hat. Und das gute Verhalten und Gütigkeit in der Familie erkennt man erstmal oder bekommt man erstmal von der Religion oder durch die Religion. Und dann natürlich auch durch die Tradition oder durch die Moral, was unter den Leuten ist. Einige von Salaf-Gelehrten, sie haben sich schön gemacht. Da hat man ihm gesagt, wohin hast du, ich meine, wirst du auf Reise gehen oder warum machst du dich schön? Der hat gesagt, für meine Frau. Für meine Frau. Da haben sie gesagt, du machst, ich meine, ist das in deinem Ernst, dass du für deine Frau dich schöner machst? Er hat gesagt, ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ich verlange von ihr, dass sie sich schön für mich macht, dann mache ich mich auch für sie schön. Und natürlich, das ist die Gerechtigkeit in dem Verhalten und in der Behandlung einer Frau. Die zweite Ayah, وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Das ist in Surat An-Nisa 129. Surat An-Nisa, Surat 4, 129. Das geht darum natürlich jetzt um diese Person, die zwei Frauen oder drei oder vier Frauen hat. Das wird mehr Frauen haben. Und diese Person wird hier angesprochen. Dieser Mann wird hier angesprochen. Allah sagt ihm, du wirst nicht das schaffen oder du wirst es nicht schaffen, dass du die Frauen gleich behandelt oder gleich behandeln kannst. Wenn einige Leute das lesen, dann sagen sie, ja, sowieso, wenn man mehrere Frauen heiraten will, dann muss man sie gleich berichtigt behandeln. Und hier Allah sagt, du kannst das nicht. Ja, wie versteht man das eigentlich? Da hat man keinen Widerspruch bekommen. Sowieso in unserer Religion gibt es keine Widersprüche. Das geht darum, es gibt zwei Arten von Gleichberechtigung. Eine Gleichberechtigung, die materiell und äußerlich ist, und eine Gleichberechtigung, die innerlich, herzensmäßig ist. Diese materielle, äußerliche Gleichberechtigung, zum Beispiel die Verteilung zwischen den Frauen, Aufkommen für die Familie, Zeit geben, das kann der Mann schaffen und er kann Gleichberechtigung haben. Aber die Liebe, das wird herzmäßig, gefühlemäßig, er schafft das nicht. Wenn er auch das versucht, der Mann, der wird das nicht schaffen. Und bitte unterscheiden jetzt zwischen, ein Mann zum Beispiel hat vier Frauen, der liebt, angenommen die dritte Frau, mehr als die anderen. Das heißt nicht aber, dass diese dritte Frau mehr bekommt als die anderen, mehr Zeit, mehr Lebensunterhalt, nein, das darf er nicht. Aber von der Liebe her, der liebt sie mehr. Und das ist normal, das ist natürlich. Wenn du vier Kinder hast, dann gibt es ein Kind, du liebst das Kind mehr als die anderen. Wenn du vier Freunde hast, dann liebst du einen Freund mehr als die anderen. Aber das heißt nicht aber, dass die anderen nicht keine Gleichberechtigung bekommen im Verhalten. So, man verhält sich zu den Frauen äußerlich und lebensunterhaltmäßig alle gleich. Aber liebemäßig wird er nicht schaffen. Der Mann soll. Was soll er das machen dann? Nicht weil er eine Frau mehr liebt, dann bekommt diese Frau alles und die andere Frau Wer nicht so liebt wie die erste Frau, dann bekommt sie gar nicht. Das wird, da sieht die Frau, dass ihr Mann einer Frau alles gibt und gut behandelt, aber sie nicht. Dann ist diese Frau wie in der Schwebe zwischen Himmel und Erde. Das heißt, sie hat keinen festen Fuß. Sie findet, weil sie merkt, ihr Mann mag die andere und er gibt der anderen alles und sie bekommt nichts. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du auch eine Frau mehr liebst als die anderen, das heißt nicht aber, dass du diese Frau bevorziehst auf die anderen, sondern du musst die gleichberechtigt behandeln. Und hier muss man Versöhnung haben und muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das heißt, das geht darum, dass der Mann, auch wenn er mehrere Frauen hat, da muss er Gleichberechtigung haben und er muss Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten und der muss diese Versöhnung haben, dann wird er die Verzeihung und Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber wenn er das nicht macht, dann macht er einen großen Fehler. Und leider, was einige Männer natürlich machen, dass sie zum Beispiel, das passiert viel, leider, zum Beispiel, wenn seine Frau ein bisschen alt geworden ist, dann geht er und heiratet er eine junge Frau und er vergisst sozusagen die alte Frau, als ob die nicht mehr da ist. Genau, da hat man diese Sünde gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala hier verboten hat. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Das bedeutet, ihr dürft nicht eine Frau, ihr dürft eine, nicht eine Frau mehr geben und alles, das wird diese Frau bekommt, mehr als die anderen. Und die anderen Frauen, die sind wie in der Schwebe zwischen Himmel und Erde, die haben keinen festen Fuß und die wissen nicht, was sie machen können. Und das ist verboten. Aber liebemäßig, herzmäßig, keiner kann das natürlich hier im Griff behalten oder bekommen. Weil der Mensch, die Liebe ist anders als zum Beispiel 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro zu geben. Oder zum Beispiel sagen, dieser Tag bei dir, dieser Tag bei dir, dieser Tag bei dir. Die Liebe ist etwas, was mit dem Herzen ist. Man sollte natürlich versuchen, auch die Frauen gleichberechtigt zu behandeln in der Liebe, aber das ist sehr schwer. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa inna al-mar'ata khuliqat min dhil'in wa inna أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفي رواية المسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها أو تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها قوله عوج هو بفتح العين والواو عوج أو عوج استوصوا بالنساء خيرا أي اقبلوا هذه الوصية بالنسبة للنساء لأن المرأة ضعيفة ولما والوصية بها لأن بارك الله فيكم القوي أو صاحب القرار دائما هو الذي ينصح بالإحسان إلى الآخرين هو صاحب القرار وهو الأقوى فينصح ويؤمر بالإحسان إلى الضعيف والمرأة في هذا الأمر أضعف هذا لا يعني استنقاص من قدر المرأة لا قد تجد بعض النساء أفضل من ملايين الرجال وقد تجدها أقوى في القرار وأقوى في العقل وفي الرجاحة أكثر من ملايين الرجال. إننا نتكلم على العموم، عموم الأمر، عموم الأمر أن المرأة تحتاج إلى رجل وهذا الرجل يقوم بأمورها، وهي طبعا المرأة لطيفة والمرأة حساسة أكثر من الرجل، والمرأة أعطاها الله سبحانه وتعالى يعني نعمة عظيمة وهي تربية الأولاد وهي الصبر على الأولاد، وهذا لا يوجد عند الرجال، قد تجده عند بعض الرجال، لكن عموما المرأة أقدر في هذا الأمر. فذلك بارك الله فيكم، ليست القضية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الكلام الاستنقاص من قدر المرأة أو أنه إنما هذه نصيحة للرجال حتى يعرفوا مع من يتعاملوا وكيف يتعاملوا. فإذا علمت أنت أن الذي أمامك حساس، الذي أمامك حساس، والذي أمامك يشعر بالضعف، والذي أمامك يحتاج معاملة غير معاملة الآخرين، فستحاول تتعامل معه على هذه الطريقة حتى ما تفقد العلاقة معه. هكذا ما فيه استنقاص من حق المرأة، فانتبهوا لهذا. والمرأة خلقت من ضلع آدم، الله سبحانه وتعالى خلق آدم، الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، ثم من ضلع آدم خلق الله سبحانه وتعالى حواء، وهذا الضلع أعوج، وأعوج ما فيه رأسه. رأسه هنا إما المقصود هو في الرأس يعني الذهن أو العقل نقول، أو المقصود في الرأس هو اللسان اللي فيه. لذلك إن أردت أن تستمتع بالمرأة تستمتع بها على هذا العوج الذي عندها، لأنه أنت قد تحسن إليها الدهر كله، كل الدهر، وبعدين مرة واحدة تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، يكفرنا العشي. هذا ما فيه استنقاص، إنما هذا يا أخوة عبارة عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا خبر عن المرأة وهذا مشاهد. تقول المرأة أيضا عند الرجال في هذا، نعم موجود، ولكن أكثر عند النساء، تحسن إليها الدهر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. ذاك يا أخوة أكثر ما في الضلع عوج هو رأسه، فإن استمتعت بها على هذا مع العوج الذي فيها فأنت حكيم وتستمتع بها. أما إن أردت يعني أن تستقيم لك على الطريقة التي تريدها المرأة، قد تستقيم سنة وسنتين وخمسة وعشرة، ولكن ستصل إلى مرحلة ولن تستقيم لك. ليش؟ لأن هذا الاعوجاج لابد أن يظهر، وأكثر من هذا أكثر هذا يعني هو في رأسها في لسانها. فإذا أردت أن تقيم هذا أن تقيم هذا الاعوجاج يعني تجعله ليس معوجا، ستكسره، خذ ضلع والضلع فيه اعوجاج، حاول تقيمه، فماذا ستفعل؟ ستكسره، وكسر المرأة طلاقها، كسر المرأة طلاقها، وفي هذا طلاقها عفوا. بارك الله فيكم، في هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأن يعفو وييسر ويصفح ويتخلق معها بأخلاق طيبة. فذلك لن تجد أبدا امرأة أنها تستقيم على الطريق الذي تريده، فلا بد مع المرأة من الصبر، من الصبر، والعوج الذي فيها أن تأخذه هكذا كما هو وتستمتع بها كما هي. لكن طبعا انتبهوا، المقصود ليس هذا العوج مثلا المرأة تكون والعياذ بالله يعني ما لها ما عندها احترام وما عندها تعامل طيب، لا، القصد فيه أنه قد تكون المرأة مؤمنة، قد تكون المرأة طيبة الأخلاق وكذا، ولكن أحيانا تخرج منها بعض المسائل، فلا بد من الصبر والعفو ولا بد أن يستوصي الرجل بها خيرا. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Behandelt die Frauen gut, denn die Frau ist aus einer gekrümmten Rippe geschaffen worden. Und der am stärksten gekrümmte Teil ist in der oberen Region. Wenn du sie gerade biegen willst, wirst du sie brechen. Und wenn du sie lässt, wie sie ist, wird sie verborgen bleiben. Behandle also die Frauen gut. In einer anderen Version von Al-Bukhari und Muslim heißt es, die Frau ist wie eine Rippe. Wenn du versuchst, sie gerade zu biegen, würdest du sie zerbrechen. Und wenn du aus ihr Nutzen ziehen möchtest, kannst du es trotz ihres Gebogenseins. Nach einer weiteren Version von Muslim lautet, noch eine weitere Version von Muslim lautet, die Frau ist aus einer Rippe geschaffen worden und du kannst sie nicht gerade machen. Wenn du von ihr Nutzen haben willst, so tu es, trotz ihres Gebogenseins. Wenn du jedoch versuchst, sie gerade zu biegen, wirst du sie brechen, und sie brechen heißt sie verlassen oder sich von ihr scheiden lassen. Erstmal prinzipiell, das geht hier darum, das geht nicht darum, dass man die Frau hier schlecht sieht oder dass man die Frau beleidigt oder dass man den Frauen Vorwürfe macht. Auf keinen Fall. Das geht hier darum, dass der Prophet uns eine allgemeine Information gibt für die Mehrheit der Frauen. Es gibt natürlich Frauen, die sozusagen besser sind auch als die Männer. Also es geht hier allgemein um die Frau, weil die Frau anders ist, die ist sensibler als der Mann. Allgemein, es gibt natürlich Männer, die sensibler als Frauen sind, aber allgemein, das wird die Mehrheit der Frauen sind sensibler, die Frau ist anders als der Mann und sie braucht natürlich, die Frau braucht einen, der sich um sie kümmert, der ihr die Liebe zeigt, sie braucht das Gefühl, es gibt jemanden für mich, der ist da, wenn ich ihn brauche und sowas. Der Mann braucht auch das, aber nicht wie die Frau, weil die Frau sensibler ist. Deshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, behandelt die Frauen gut, seid gut zu euren Frauen. Das wird mehr als diese Empfehlung, kann er uns nicht geben. Der sagt dir, behandle sie gut, trotz dass die Frau eventuell auch Fehler hat. Trotzdem behandle sie gut. Und das ist eigentlich eine freudige Nachricht für die Frauen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Männern befiehlt, klipp und klar, dass sie ihre Frauen gut behandeln müssen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frau wurde von einer Rippe erschaffen. Und zwar, die Geschichte ist bei uns klar. Es war barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen. Aus Erde, aus Ton. Ohne Vater, ohne Mutter. Adam hat keinen Vater und keine Mutter. Und nachdem Allah Adam erschaffen hat, natürlich Adam braucht Partnerin. Adam braucht auch eine andere Person. Ein Mensch kann allein nicht leben. Allgemein. Ein Mensch kann allein nicht leben. Okay, es gibt Menschen, die allein leben können, aber die sind nicht die Mehrheit. Die sind so ein Bruchteil von der Menschheit. Die Menschen sind Menschen, weil sie zusammenleben. Die leben sozusagen in Siedlungen, die leben in Städten, die leben in Dörfern, die leben in Gruppen, in Völkern. Adam bräuchte eine Partnerin. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala von seiner Rippe Hawa erschaffen. Man sagt natürlich Eva hier. Allah subhanahu wa ta'ala hat Hawa erschaffen von seiner Rippe. Damit die Frau ursprünglich wurde von einer Rippe von Adam erschaffen. Und die Rippe ist gekrümmt. Und die Krümmung bei der Rippe, wo ist die Krümmung am meisten? Das ist an an der oberen Region, oben von der Rippe. Und wenn du diese Rippe gerade biegen willst, dann wirst du das mit Sicherheit brechen. Wenn du aber das so lässt, wie das gebogen ist, dann kannst du natürlich das genießen. Wenn du die Frau genießen willst und wenn du Nutzen von einer Frau haben willst, dann behandle sie gut und sei sicher, dass sie eigene, sage ich jetzt, dass sie manchmal an sich so verhält, gleich diese gebogen sein, was sie, was diese Rippe dann betrifft. Das heißt, es kann sein, dass man zu seiner Frau so gut ist, das ganze Jahr macht er mit ihr, das ganze Leben ist er zu ihr gut. Und einmal macht er Fehler, sie sagt ihm, ich habe von dir niemals Gutes gesehen. Niemals Gutes gesehen. Der hat mit ihr vielleicht 10 Jahre gelebt und immer gut zu ihr gewesen. Aber da könnte eine Frau sowas fragen, gibt es sowas auch nicht bei den Männern? Es gibt bei den Männern sowas, das wissen wir. Aber die Männer sind in diesem Zusammenhang anders als die Frauen. Und die, das geht um allgemeine Ausdrücke in diesem Zusammenhang. Deshalb, diese Überlieferung ist keine Beleidigung der Frau und ist keine Diskriminierung von Frau, sondern das ist eine Information, damit die Männer aufpassen, damit sie ihre Frauen nicht verletzen, damit sie ihre Frauen nicht beleidigen, damit sie ihre Frauen nicht schlecht behandeln, sondern damit der Mann weiß, aha, ich weiß, dass es sein kann, dass meine Frau aus der Bahn kommt und dass sie ein paar Wörter sagt oder Handlungen hat, deshalb zeige ich Geduld mit ihr, behandle ich sie gut, damit ich nicht diese Frau breche und Brechen eines Frauen oder einer Frau, Entschuldigung, Brechen einer Frau ist, sich von ihr zu scheiden oder die Scheidung. Und jede Frau, die geschieden wird, okay, manche nehmen das locker, aber eigentlich, das ist eine harte Entscheidung, wenn die Frau ihre Scheidung verlangt und oder wenn die Frau geschieden wird durch ihren Mann. Sabarakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, wenn ihr die Frauen nicht mehr mögt, es kann sein, dass ihr die Frauen nicht mögt, aber in diesen Frauen gibt es großen Khayr. فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Es kann sein, dass du die Frau nicht mehr magst und weil sie diese in oberen Region, das heißt entweder die Zunge oder Denkweise, dass sie nicht in Ordnung sind bei einer Frau. Aber wenn du sie so genießt und wenn du so Geduld zeigst und wenn du ihr verzeihst und barmherzig zu ihr bist, dann wirst du ein schönes Leben führen. Nochmal, das geht nicht, dass alle Frauen so sind oder dass alle Männer so sind, sondern es gibt so von Frauen und so von den Männern. Und deshalb aber allgemein, die Männer müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sie müssen ihre Frauen gut behandeln und sie müssen versuchen. Sie müssen versuchen, das Beste zu ihren Frauen zu geben. Das ist im Bereich, wenn die Frau natürlich noch in dem Rahmen der religiösen und gut gesellschaftliche Moralvorstellung ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das was anderes. Dann ist die Scheidung die Lösung. Schlagen und schimpfen und so bringt dich in diesem Zusammenhang. Weil du selber dann Sünden machst. Weil manche, wenn er Probleme mit seiner Frau hat, dann schlägt er seine Frau. Oder andere, der fängt an, sie zu beschimpfen und mit ihr zu schimpfen. Aber einmal, zweimal, dreimal, dann hast du keine Kraft mehr. Deshalb, barakallahu fikum, wir reden über eine Frau, die gut ist, die ihren Mann gut behandelt und die Allah fürchtet und die hat ihre eigenen Fehler. Wir reden auch über Männer, die gut sind, die auch ihre eigenen Fehler haben, aber mit Geduld und mit gutes Verhalten dass man auch das versteht, dann wird man ein schönes Leben, inshallah, führen. Von einer Rippe wurde die Frau erschaffen oder geschaffen. Der krümmste Teil davon ist obere Region. Da muss man aufpassen. Und Abd Allah ibn Zam'a رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أو يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لم يضحك لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد وقولهم بعث أي قام بسرعة بارك الله فيكم هنا بالنسبة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هناك خطب للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطب راتبة مثل خطب الجمعة والعيدين إلى غير ذلك وفي خطب كانت خطب غير راتبة وإنما طارئة أو عارضة فيكون سبب من الأسباب فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر أو أحيانا ما يخطب على المنبر ويتكلم في هذا الموضوع ففي من جملة الخطب هذه كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أولا في قضية الناقة ناقة صالح عليه السلام فلما تكلم حول هذا الأمر ثم ذكر النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصى بالنساء الخير فقال يعمد أو يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد يعني يضربها ضربا كأنه يجلد إنسان إنسانا لا يعرفه ولا يعيش معه يا أخوة المرأة هذه تعيش مع الرجل ويعرفها وتعرفه وتشاطر معه حياته ويرى منها وترى منه ما لم يره يمكن أبوه وأمه يعني العلاقة بينهم وطيدة فيضربها يجلدها جلد العبد كأنها إنسان ما يعرفه بالمظة وينسى العشرة التي بينهم ما ثم يأتي في آخر اليوم ويضاجعها حتى يستمتع بها فهذا يعني الاستمتاع فيه محبة وتلذذ وشهوة فكيف أنت تجلدها جلد العبد الذي لا تعرفه ثم تريد أن تجامعها هذا معنى انتبه هذا معنى والمعنى الآخر قد يفهم بغير شكل قد يفهم أنه بعد ما فعل معها مثل هذا العمل وظلمها أنه لعله يطيب قلبها بأن يتودد لها ويجامعها حتى يبين لها أنه يحبها أنه يحب هذه المرأة ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الضرطة فأنه يضحك الناس إذا يعني أخرج هواء أحد الناس فلذلك هذا إشارة أنه لا تعيب على الآخرين في شيء تفعله أنت لأن يعني الكل يفعل مثل هذا الأمر بارك الله فيكم على كل القضية هي في مسألة أن يستوصي الإنسان بالمرأة خيرة في قضية أنه يعني الأمر يعود إلى تفكير الإنسان أقول بارك الله فيكم هنا أيضا نهي عن ضرب المرأة وعن جلد المرأة نسأل الله العافية والسلام حديث اسمه عند 74 عبد الله بن زمعة berichtet dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Rede haltete, in deren Verlauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Fall der Kamelsleute des Propheten Saleh erwähnte und denjenigen, der sie tötete, im Laufe seiner Ansprache sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als sich der Unseligste unter ihnen erhob, dass ein mächtiger, aber bösartiger und verbohrter Mann zu seinem Volk, Thamud, kam. Dann erwähnte er die Frauen und sprach, einige unter euch, erwähnte die Frauen und befiehl, dass man die Frauen gut behandeln muss, und sprach, einige unter euch wie eine Sklavin und gegen Ende des Tages schlafen sie mit ihr. Dann ermahnte er die Anwesenden, nicht über jemanden zu lachen, der einen Wind fahren lässt, und sagte, warum lacht ihr über eine andere Person, wo er doch als gleiche macht wie sie. Das war Al-Bukhari Muslim. Natürlich für uns jetzt, das geht, die Überlieferung hat drei Punkte. Die Überlieferung hat drei Punkte. Punkt 1, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte den bösartigen, schlechten Mann, der die Kamelsstute von Propheten Saleh getötet hat. Ashqal Qawm, das wird, der war ein bösartiger, schlimmer, schlechter, gebohrter, wal-iyadu billah, verbohrter Mann. Das ist das erste. Also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das letzte erstmal. Und zwar, das ging darum, dass jemand Luft gelassen hat. Dann haben die Leute, oder die hat gefragt, dann haben die Leute gelacht. Der Prophet sagte, warum lacht ihr über etwas, was jeder von euch das macht? Ihr lacht über die Person. Aber jeder von euch lässt auch Luft. Man braucht nicht über etwas zu lachen, was selber macht und die anderen machen. Und der dritte Punkt, und das ist, was wichtig für uns ist in diesem Thema, das geht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat und empfohlen hat bezüglich der Frauen. Und zwar, es gab einige, übrigens nicht vergessen, das war, der Islam kam in einer Zeit, das wird die Botschaft des Propheten sein, es kam in Mekka. Und das war in einer Zeit, wo die vorislamischen, wo die Leute in der vorislamischen Zeit gelebt haben, und die haben die Frau als gar nicht behandelt oder gesehen. Das wird, die Frau war für sie nichts. Und deshalb, die haben damals die Frauen geschlagen, die haben die Frauen getötet und lebendig begraben. Das ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, wie kann man mit seiner Frau am Ende des Tages schlafen, nachdem er sie geschlagen hat und geprügelt hat, wie eine Sklave. Was bedeutet hier wie eine Sklavin? Das bedeutet, die Sklave hat mit dir nicht viel zu teilen. Und die Sklave ist eine fremde Person. Aber die Frau ist keine fremde Person. Deine Frau ist keine fremde Person. Sondern das ist deine Frau. Du teilst mit ihr dein Leben. Du siehst von ihr und die sieht von dir, was deine Eltern und ihre Eltern von euch beiden nicht gesehen haben. Die Beziehung, diese enge Beziehung zwischen Mann und Frau ist anders als bei den anderen fremden Leuten. Wie kann man das schaffen? Dass man die Frau schlägt und prügelt und schlecht behandelt und dann auch verlangt man von ihr, dass man mit ihr schläft. Weil eigentlich Beischlaf hat auch mit Liebe zu tun und mit Gefühlen zu tun. Wie kann man diese Gefühle teilen? Also das ist ein Widerspruch, wenn man diese Überlieferung so versteht. Es gibt, aber man kann auch die Überlieferung anders verstehen. Und zwar, wenn man seine Frau geschlagen hat, geprügelt hat, was natürlich nicht in Ordnung ist, dann sollte man ihr zeigen, dass man sie mag und liebt und dass man Fehler gemacht hat, indem man auch ihr diese Liebe mit Beischlaf zeigt. So kann man das verstehen und so kann man das verstehen. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, das ist ja ein Beweis noch, dass der Mann seine Frau nicht prügeln darf und nicht schlagen darf, sondern dass dies schlechte Eigenschaft ist eigentlich. Weil der Professor Sam klar sagt, ich meine, man schlägt diese Frau, als ob die Sklavin wäre. Die Frau ist keine Sklavin. Darf man sie, oder ist kein Sklave, darf man sie so prügelt und auf sie prügelt und schlägt? Möge Allah hat er uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم يفرك أو يفرك يا يفرك يا يفرك من نفس الشيء بمعنى الأبغض يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكره من الأخلاق لأن الإنسان يجب عليه أن يعدل يجب أن يقوم بالعدل ويعدل وأن يراعي في المعاملة كونها امرأة وأن يزن الأشياء فإن رأى منها خلقا لا يحبه هذا لا يعني أنه يظلمها ولا يعدل معها ولا يعدل معها وإنما عليه أن يعدل فإذا رأى من زوجته هذا الخلق الذي ما أعجبه لأنه يعدل فينظر إلى الأخلاق الأخرى فيرى في الأخلاق الأخرى أخلاقا تعجبه فيها فيوازن بين الأمرين وإذا رأى أن الكفة لصالح الأخلاق التي تعجبه أبقى المرأة أما إذا رأى أن هذه الأخلاق التي لا تعجبه أكثر وهي سيئة الخلق فهنا الطلاق هو الحل أو قبل الطلاق أن يحكم في هذه المسألة أحدا فإذا ما وجد حل وما تغيرت المرأة آنذاك الطلاق ولكن لا يظلم هو بعض الناس يفعل خطأ كبير لو إن ظلمته المرأة يظلمها مثلا أو بعض الناس يفعل أكثر من ذلك مثلا هو كان معه مشكلة بينه وبين زوجته فيذهب ويعصي الله سبحانه وتعالى ليش عصير هي بسببها شو دخل بسببها أن الله سبحانه وتعالى يسألك أنت عن عملك ما يسألك عن عملها أو امرأة تتقاتل مع زوجها ما تصلي أو تخلع الحجاب بحجة أنه زوجي لا يعاملني معاملة طيبة ما دخل هذا بهذا يا أخوة الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذلك بارك الله فيكم الإنسان يكون يعني الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملة الزوجة ومعاملة الزوجة وإذا رأى منها شيئا ما عجبه يوزنه مع الأمور الأخرى مثلا أعطي مثال المرأة مثلا فيها فرضا هو ما يعجبه ما يحب مثلا طريقة كلام من المرأة بعض الأحيان، فليس ولكن هي في كل الأحيان تتكلم بشكل جيد، أحيانا تتكلم بشكل غير جيد، فما يجعله هذا يظلم بحيث يجعلها ما فيها ولا شيء. وكذلك المرأة مع زوجها، ما لأنه أخطأ معها مرة خلاص انتهى. المسلم لابد أن يكون عنده هذا الميزان في التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. أبو هريرة berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Ein gläubiger Ehemann soll niemals seine gläubige Frau hassen. Wer eine bestimmte Angewohnheit oder Eigenschaft von ihr nicht mag, so mag er doch eine andere bei ihr finden, die ihm gefällt. Es geht darum, barakallahu fikum, es geht darum, dass wir Menschen nicht vollkommen sind. Dass wir Menschen nicht vollkommen sind. Jeder von uns hat Macken, Schwächen und Makel. Keiner von uns ist vollständig und vollkommen. Sei es eine Frau oder ein Mann. Beide haben ihre Fehler und ihre, vielleicht sage ich es, Eigenschaften, die von der anderen Partner nicht akzeptabel sind. Aber ein Muslim muss immer sozusagen wie Waage haben und der Weg damit. Der Weg damit. In der Beziehung mit der Frau, der hat diese Waage und der sieht, aha, diese Eigenschaft gefällt mir nicht, aber die andere Eigenschaft gefällt mir. Die hat 10 Eigenschaften, die sind gut, und eine Eigenschaft, die ist schlecht. Ist diese Eigenschaft jetzt wichtiger als die anderen 10? Diese Waage müssen wir haben. Weil wir Muslimen, alhamdulillah, Rabbil Alameen, befohlen worden sind. Allah sagt, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah befiehlt. Was befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala? Gerechtigkeit. Güte. Und dass man den Leuten ihre Rechte gibt. Und wenn die Leute Unrecht tun, dann dürfen wir nicht, weil sie Unrecht getan haben, auch Unrecht tun. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Nicht weil ein Volk Unrecht mit uns tut, dann tun wir auch Unrecht in der Behauptung oder mit der Behauptung, sie haben Unrecht getan, wir tun Unrecht. Nein. Du darfst nicht Unrecht tun, wenn die anderen auch Unrecht tun. Wenn deine Frau Unrecht tut, dann darfst du nicht Unrecht tun. Wenn deine Frau eine schlechte Eigenschaft hat, das heißt nicht, dass es da ein Grund ist, dass du sie hast oder dass du gegen sie wirst, weil du andere Eigenschaften auch siehst bei deiner Frau. Und umgekehrt auch bei den Männern, bei den Frauen. Wenn eine Eigenschaft von ihrem Mann nicht gut ist, dann soll sie eine andere Eigenschaft anschauen. Und so wird man natürlich ein schönes Leben führen. Weil wenn man weiß, ich bin nicht vollkommen, meine Frau ist nicht vollkommen, und dann diese Eigenschaft von ihr ist nicht gut, aber es gibt 10 Eigenschaften, die sind gut. Natürlich auch, da muss man wägen hier, abwägen. Welche Eigenschaft? Und komischerweise sehen wir heute Frauen und Männer, wenn sie Probleme untereinander haben, dann fängt der Mann vielleicht Sünden zu begehen oder die Frau begeht Sünden. Wenn man die fragt, wieso machst du das? Sag ja, weil mein Mann schlecht ist. Oder der Mann sagt, weil meine Frau mir Probleme macht. Was hat jetzt das mit dem anderen zu tun? Wenn deine Frau schlecht ist, das heißt nicht, dass du Alkohol trinkst. Und wenn dein Mann schlecht ist, als Frau jetzt, wenn dein Mann schlecht ist, das heißt nicht, dass du zum Beispiel deine Bedeckung wegmachst. Oder zum Beispiel, dass du anfängst, Sünden zu begehen. Das hat damit nichts zu tun. Deshalb, das ist ein ungerechtes Verständnis für die Religion. Aber der gerechte Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, okay, seine Frau macht mit ihr einen Fehler, der sieht das ein, dass meine Frau hat in dieser Eigenschaft zum Beispiel, oder hat diese Eigenschaft, die ist nicht gut, aber die hat andere Eigenschaften, die sind gut. Angenommen, ein Mann gefällt ihm nicht, wie seine Frau in bestimmter Art spricht und wie sie redet. Aber nur diese Eigenschaft hat sich schlecht. Aber sie praktiziert die Religion, sie ist gut zu ihm, sie versucht immer für ihn da zu sein. Okay, da seht ihr jetzt, drei Eigenschaften sind gut. Und so muss man handeln in diesem Zusammenhang. Außer jetzt bestimmte Eigenschaften, die können natürlich bei dieser, sage ich jetzt, bei diesem Wiegen und Abwägen schlecht sein oder so schwer sein, dass man sagt, nein, ich will diese Frau nicht. Wenn man nicht mehr kann, dann gibt es die erste Möglichkeit, dass man einen Schlichter einschaltet. Der Schlichter zwischen den beiden. Und der Schlichter sieht die Lage und der sagt, okay, dein Mann hat diese Eigenschaften, die sind gut, du hast diese Eigenschaften und er redet mit beiden. Wenn es nicht mehr geht und der Mann hat das Gefühl, dass er Unrecht gegen seine Frau machen wird oder umgekehrt die Frau, dann gibt es die Scheidung. Dann gibt es die Scheidung. Und das sollte man nicht jetzt immer sagen, nein, Allah hasst die Scheidung. Das stimmt nicht erstmal. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Awadul halali illallah talaq, das ist keine authentische Überlieferung. Das ist schwach. Nur aufpassen. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, es gibt immer einen Ausweg im Islam. Es gibt immer eine Lösung im Islam. Und ich finde das große Ungerechtigkeit, wenn der Mann sagt, ja, du bleibst 15 Jahre auch, ich gebe die Entscheidung nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so machen. Deshalb barakallahu fikum. Man sollte die Frau gut behandeln und man sollte wissen, dass diese Frau keine vollkommene Person ist. Und die Frau auch soll ihren Mann gut behandeln und sie soll wissen, der ist auch nicht vollkommen und er hat auch seinen Fehler. Sie hat auch ihr Fehler. Aber Fehler und Fehler sind nicht gleich. Wenn der Mann das Gebet verlässt und fremd geht und Alkohol trinkt, das ist anders jetzt, als dass der Mann manchmal laut wird oder manchmal ist er faul und so weiter. Wenn die Frau ihr Gebet nicht verrichtet und wenn sie schlechte Wörter die ganze Zeit sagt und wenn sie immer am Tratsch Klatsch ist, ja, ist anders jetzt. Die Frau zum Beispiel, Augen der Frau gefallen dem Mann nicht. Oder die Farbe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem rechten Weg Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilayka. Die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, sowieso in der Moschee ist der Unterricht zu Ende. Die Brüder und Schwestern im Internet, habt ihr Fragen zum Thema, dann bitte eine 7 tippen. Wer Frage zum Thema hat, eine 7. Ihr könnt eure Fragen an die Admin schicken. Es gibt nur einen Admin, denke ich. Ihr könnt eure Fragen an Samir schicken, barakallahu fikum. Und in 10.